Hallo meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Die Temperaturen ziehen ja wieder ein bisschen an. Ich habe deswegen alles richtig gemacht und war gleich heute Morgen um kurz vor 7 joggen, habe meine große Runde einmal gedreht, dann bin ich ganz normal in den Tag gestartet und habe meine Besorgung gemacht. Ich gehe gerade wieder so ein bisschen in so eine gewisse Grundbedarfsvorbereitungsphase, weil in den Medien ist ja überall die Rede von, dass sie uns möglicherweise wegen diesem Pappnasen, Hokuspokus noch ein weiteres Mal vielleicht zu Hause behalten. Und deswegen besorge ich mir gerade noch mal so die Basics, unter anderem auch Toilettenpapier. Ganz wichtig auch Hundefutter zum Beispiel. Da habe ich mir heute vom Tierarzt, da steht, liegt schon auf dem Tisch, zwei große Säcke, so ein spezielles Trockenfutter. Das hält sich auch lange, also das hält sich auch bis 2024. Das hat eine besondere Eigenschaft. Das kann, wenn Hunde irgendwie eine Magenverstimmung haben und so. Das soll also kein Standardfutter sein, das ist nur für einen Notfall. Dann kann man damit den Magenhaushalt wieder, es ist sehr energetisch, sehr gesund, wird sehr gut angenommen. Kann man damit Unstimmigkeiten wieder lösen, muss ich also da haben. Dann habe ich mir jetzt die Tage bei unserem Fressnapf, die liefern ja auch nach Hause, das ist mal ganz angenehm, da muss man diese Paletten Hundefutterdosen, die sind ja wahnsinnig schwer, da muss man die nicht tragen, rein, raus, aufs Laufband und so, aufs Fließband. Ich habe es euch ja gesagt, da bin ich so schlau für, dieses aus dem Wagen, aufs Band, in den Wagen, mit dem Wagen, zum Wagen, in den Wagen, aus dem Wagen, ins Haus. Das ist mir zu viel ne? Beschäftigungstaumel im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen bestelle ich das ist immer ganz angenehm, dann liefern die mir das wahlweise zu meiner Ex oder zu mir. Bei meiner Ex ist noch eine riesen Bevorratung an Hundefutter, ich möchte aber auch eine riesen Bevorratung hier haben, deswegen habe ich jetzt da nochmal bestellt. Jetzt habe ich aber heute gesehen, gestern um 13:53 Uhr waren die hier, ich habe den verpasst, also ich war unterwegs und deswegen musste ich jetzt gerade nochmal zu unserer Abholstation von DHL und die Pakete da selber abholen. Ja, toll. Also mit Einkaufswagen dahin. Dann sagten die mir, Einkaufswagen kann wieder weg. Die haben das selber schon alles auf dem Wagen. Okay, das war ganz angenehm. Und dann habe ich diesen Wagen da mit diesem ganzen nochmal ins Auto alles rein. Und ja, das habe ich jetzt gerade hier vorne auf dem Flur stehen, habe ich alles reingetragen. Man muss es halt da haben. Also wie gesagt, wenn irgendwelche Lieferketten unterbrochen sind, wenn es nur Toilettenpapier ist, who cares? Aber wenn es jetzt wirklich an solche ernährungsrelevanten Geschichten geht, kann man den Hunden ja nicht erklären, ich habe jetzt nichts zu essen für euch, weil so weit habe ich nicht gedacht. Meine Ex denkt nicht so weit. Also die hätte keine Bevorratung in diesem Maße, dass man sagen könnte, ich kann jetzt einfach mal eine Zeit von 2, 3 Monaten brücken, selbst wenn es nichts mehr geben würde. Das ist aber für mich also der Mindestvorrat, der einfach da sein muss, weil, wie gesagt, das sind liebenswerte Lebewesen, das kann man nicht verantworten, wenn man die jetzt nicht versorgen könnte. Wie soll man denen das erklären? Das geht ja nicht. Und das, was in meiner Verantwortung ist, kann sich auf mich verlassen. Das war schon immer so. Ja, und alleine der Einkauf, allein die Bestellung und das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, sind knapp 300 Euro. Also das ist nur die Bevorratung und das ist ungefähr dann, im Zweifelsfall wäre das dann für 1,5 Monate. Ungefähr. Wenn man nichts mehr nachkommen würde, könnte man damit 1,5 Monate die Hunde füttern. Das muss man können. Also das ist wirklich, das muss man außerhalb der sonstigen Dinge, die man so, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat, das muss man einfach können. Ja, also eine besondere Verantwortung, sollte man sich alles genauer überlegen. Zum Glück, ich bin dankbar, dass ich das kann. Aber was das alles so für einen Rattenschwanz nach sich zieht, als wir das erste Mal gemacht haben, 2013 uns einen Hund geholt, wusste ich nicht, was da auf mich zukommt. Bei Kindern wird das noch mit einem ganz anderen Multiplikator noch abgehen, da bin ich mir sicher. Aber das ist auch schon, das ist schon intensiv. Also man muss in der Lage sein. Wenn so ein Hund ernsthaft mal was hat, dann fährt man zum Tierarzt und wenn das was Ernstes ist, dann sind sofort mal auf dem Abend beim Notdoktor, sind mal schnell 300, 400, 500 Euro weg. Oder ich hoffe ja jetzt, dass Kimber jetzt, das stellt sich jetzt gerade raus, also es wird langsam ein bisschen besser mit seinem möglichen Kreuzbandrissverdacht. Ich hoffe ja das Beste. Also gehen wir mal davon aus, dass es gut wird. Aber wenn nicht, es geht auch gar nicht ums Geld. Geld ist Energie, die kommt und geht und sie muss halt nur zum Fließen halt da sein und mehr geht es bei Geld ja gar nicht. Ist nur schlimm, wenn es geht auch, Geld ist nur schlimm, wenn es nicht da ist. Also wenn es da ist, dann ist es eh schnell wieder weg. Also das kennt er ja sicher alle. Und dann ist es auch nur dafür da, dem Hund wieder zu helfen. Und dass er nicht leiden muss. Aber es muss halt in ausreichender Menge vorhanden sein. Boah, jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken, ist schon wieder heiß. Auch zum Thema Wasser. Ich trinke nur noch so ein spezielles Wasser. Ich will da gar keine Werbung für machen, aber ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Wasser ist jetzt gesundes Wasser, was ist ungesundes Wasser? Gesundes Wasser kostet 6 Liter 7,50 € plus Pfand. Das war mir alles vorher gar nicht klar. Also das Wasser, was man in so einer 1,49 € Kiste kriegt, ist nicht die gleiche Reinheitsgüte und die gleiche Qualitätsstufe wie ein Wasser, das man kann sich mit allen Dingen beschäftigen und dann bekommt man neue Informationen und dann validiert man die Informationen für sich selbst und dann merkt man, oh Mist, da ist was dran und was nichts kostet, ist auch nichts und es hat auch seinen Grund, warum das so günstig ist. Und das ist dann kein Lebensmittel, das ist nur Nahrungsmittel, also Füllstoff. Also das sind auch Themenwelten, aber gut, darauf wollen wir jetzt hier gar nicht eingehen. Ja Männer, Thema des heutigen Videos soll sein. Vielen Männern ist es einfach nicht klar, Machtdynamiken in Beziehungen. Liebe, Macht, Dominanz, Unterwerfung, Ohnmacht, das geht alles in einem laufenden Dynamik, bewegt sich das. Das steht niemals still. Das heißt, auch wenn man jetzt als Alpha-Mann eine Frau kennenlernt, sie einen als Alpha respektiert und auch gerne die Macht an diesen Alpha abgibt und sich unterwirft, sich in eine submissive Position begibt, ist das nur temporär, weil alles unterliegt einer Dynamik. Auch wenn sie das tut, ist sie, also sie sucht quasi wie ein Boxer, sie sucht die ganze Zeit die Lücke in der Deckung. Ganz vorsichtig, ganz unterwürfig, während sie euch pleased. Aber wenn sie die Lücke sieht, gibt es einen Haken. Frauen lieben Macht. Sie lieben Macht auf zwei Arten. Sie lieben die Macht, an einen Alpha-Mann abzugeben und sich ihm zu unterwerfen. Das gibt ihr Zufriedenheit. Und sie liebt es, die Macht zu bekommen, wenn sich ein Mann in sie verliebt. Die Amerikaner oder im Englischen sagt man falling in love. Ich hatte das schon mal in einem anderen Video gesagt. Es heißt nicht raising in love, also nach oben, aufsteigend. Es heißt falling in love. In Liebe fallen, verfallen. Fallen ist nichts Gutes, dann schlägt man auf den Boden auf. So, Frauen sind sich über diese Machtdynamiken viel mehr im Klaren als Männer. So viel mehr im Klaren, das wissen die Männer gar nicht. Frauen wissen genau, was da stattfindet. Welcher Transfer hier gerade passiert. Sie transferiert Macht wieder zurück, möglicherweise doppelt so viel Macht wieder zurück. Und auch dieses Spiel mögen die Frauen, weil das in ihr natürlich diese Emotionstiefs und Highs auslöst. Und das ist genau das, was Frauen wollen. Und jetzt muss man als Mann verstehen, wie ich schon sagte, Frauen lieben es, wenn der Mann sich in sie verliebt, aber sie lieben nicht deswegen den Mann. Sie lieben den Machttransfer, den sie damit bekommen. Weil jetzt können sie den Mann optimal ressourcentechnisch auswerten. Und das machen sich die Männer gar nicht klar, weil in dem Moment, wo sie sich emotional für eine Frau geöffnet haben und sagen, oh, diese Frau, ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Blue-Pill-Träume mit der auslebe, dass ich mit ihr ein Haus baue, dass ich mit ihr eine Familie gründe und ich mag, was sie mir an Vollkontakt zur Verfügung stellt. Ich mag ihre freundliche, mir zugewandte, unterwürfige möglicherweise. Es ist sehr selten geworden heute. Viele Männer haben damit auch überhaupt keine Erfahrung. Ich durfte sie Gott sei Dank mehrfach machen, sodass das meinen Horizont einfach erweitert hat. Aber wenn man jetzt als Mann diese Blue-Pill-Fantasie hat und öffnet sich dann emotional für diese Frau, dann ist das ein Machttransfer, über den sich der Mann überhaupt nicht im Klaren ist. Weil der Mann solche Hintergedanken nicht hat. Die Liebe des Mannes ist dann für die Frau loyal. Der loyalisiert sich selbst für diese Frau. Und wenn die Frau das spürt, dass sie jetzt ihren loyalen Beta-Provider hat, auch wenn der mal ein Alpha-Mann war, als der noch emotional geschlossen war. Und das ist ja die nächste Dynamik in diesen Machtdynamiken. Wenn die Frau sich jetzt beispielsweise diesen Alpha-Mann aussucht, und ich habe das alles am eigenen Leib schon erfahren, das war sehr, sehr lehrreich für mich, die Frau sucht sich jetzt diesen Alpha-Mann aus und bietet ihm eine Qualität und eine Quantität von Vollkontakt, von Submissivität, von Massagen, von sie streichelt das Ego des Mannes, so toll hat er sich noch nicht gefühlt. Auch der Alpha-Mann, wenn er das noch nicht kennt. Dann sagt er irgendwann, auch wenn er am Anfang noch zu ihr emotional distanziert ist, weil er sagt, boah, eigentlich will ich gar keine. Und dann denkt er aber plötzlich, boah, so eine Frau, das ist eine besondere Frau. Was sie sich da für Mühe gibt für mich und das, was sie da für mich empfinden muss und wie sie mich wertschätzt. Und irgendwann funktioniert das dann über auch Oxytocin, das Kuschelhormon, die Bindung. Jetzt entsteht die Bindung. Und wenn der Mann, selbst wenn er extrem widerstandsfähig ist, sie kriegt ihn klein, wenn der Mann sich darüber nicht im Klaren ist. Nach 6 Monaten hat sie ihn geknackt, nach 8 Monaten hat sie ihn geknackt und plötzlich hat er sich an diese Qualität gewöhnt und möchte die nicht mehr missen. Und so ist das mir beispielsweise auch passiert. Ich hatte mal ein sehr junges Mädchen, die tatsächlich vor, und das ist auch hochinteressant, also weil die sich mir komplett unterworfen hat. Also sie hat gesagt, ich gehöre dir. Sie hat gesagt, du bist quasi, sie hat sich als mein Eigentum gesehen. Das ist insofern aber ganz interessant. Oder sie hat auch gesagt, wenn wir uns über irgendwas unterhalten haben, ja, ich brauche darüber gar nicht nachdenken, du denkst für uns beide, hat sie gesagt. Oder ich habe deine Meinung. Das hat sie aber nicht gesagt aus einer Position der Dummheit heraus. Das war das Eindrucksvolle davon, daran. Also sie war ja dann auch im Autohaus, hat dann auch ihre Ausbildung begonnen als Automobilkaufmann, Kauffrau, vorher war sie Praktikantin. Das Eindrucksvolle war, dass sie das nur mir gegenüber war. Sonst war sie tough. Sonst war die anderen gegenüber, hat die sich nicht unterworfen. Auch anderen Männern gegenüber hat die sich nicht unterworfen. Was das noch besonderer gemacht hat für mich. Ich war, wie gesagt, immer noch recht unerfahren in diesen Dynamic-Switches. So, und was, wie sich das über die Zeit verhält und wie die Macht sich verschiebt und wer dann plötzlich wen jagt, das war mir alles noch nicht so klar, wie es heute ist. Jedenfalls war das dann so, dass sie diese Dinge auch im Freundeskreis, beispielsweise, hat sie, wenn ich sie gefragt habe, wem gehörst du, hat sie gesagt, dir. So, das war für sie selbstverständlich. Aber wenn sie irgendwer anders dafür beschämen wollte und sie dafür irgendwie zur Rede gestellt hat, dann hat sie sogar gesagt, ja, das kannst du aber gar nicht beurteilen. Also dann hat sie den anderen den Wind aus den Segeln genommen, das kannst du überhaupt nicht beurteilen, sagt sie. Das ist halt so ein Mann wie er, hat sie gesagt, bist du nicht mal zur Hälfte, wirst du auch nie werden und deswegen wirst du auch so eine Frau in der... Das hat sie den Männern so gesagt. Also das war für mich dann natürlich noch mehr ego-pushend und hat natürlich dann irgendwann... Also am Anfang war ich emotional total kalt und so habe ich mir ja diese Dominanzposition ihr gegenüber aufgebaut. Weil sie das angezogen hat, dass sie sich mir unterwerfen konnte und ich war emotional distanziert. Das ist das, was Frauen sehen wollen. Sie wollen sehen, dass Männer ihre Emotionen absolut kontrollieren. Und das ist nicht so, wie uns das im Fernsehen beigebracht wird, dass der Mann noch mal weinen darf. Macht ihr es einmal vor einer Frau, ist der Respekt weg. Dass ein Mann auch mal seine Gefühle offenbaren darf. Macht ihr das einmal, verliert sie Respekt und gewinnt Macht. Wenn ihr ihr ein Herz schenkt, dann habt ihr ihr ein Herz geschenkt. Sie gewinnt Macht, ihr habt was gegeben. Das sind die Dynamiken. So, jetzt war das bei uns so, dadurch, dass sie mir, und jetzt muss man sich vorstellen, wie sich das im Vollkontaktbereich, also ich hatte noch nie in einer Qualitätsstufe wie da Vollkontakt. Also alles andere, was ich vorher an Vollkontakt hatte, das ist dazu an der Intensität überhaupt gar kein Vergleich. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird es wissen, wenn man sich eine Frau hat, die sich wirklich maximal unterwirft in ihrer, also das ist eine ganz andere Qualitätsstufe, die man da hat, von dieser dominant zu unterwürfigen, also so, wie das die Natur quasi vorgesehen hat, der Alpha-Mann und die feminine, schwache, unterwürfige, pleasende Gegenpart. Polarität, das ist das, was die Anziehung zwischen den Geschlechtern ausmacht. So, jetzt war das so, dass ich mich aber an diese Qualitätsstufe, die mir angeboten wurde, auf die ich jederzeit aus meiner Position zugreifen konnte, gewöhnt hatte. Und dass ich sie dafür plötzlich wertgeschätzt und mich dafür emotional schon an sie gebunden hatte und das erst gemerkt hatte, als es zu spät war. Und in dem Moment hatte sie, weil sie mir ja die Macht gegeben hat, über sie Macht zu haben, hat sie mir plötzlich, hat sie eines erkannt und das ist genau das. Dann hat sie gesehen, die Deckung ist jetzt unten. Und dann kommt der Haken. Dann ist sie plötzlich nicht mehr dieses liebe, unterwürfige Feminine, weil jetzt findet ein Machttransfer statt, über den sich der Mann überhaupt nicht im Klaren ist. Ich war mir damals darüber nicht im Klaren. Ich war mir erst darüber im Klaren, als es zu spät war und sich das dann mit uns, also als es dann auch für mich nicht mehr akzeptabel war, weil ich ja nur diese Art, wie wir sie hatten, für mich interessant war. Und alles, was sich danach daraus ergeben hat, hatte für mich keine Relevanz mehr. Und dann war das dann auch sofort zu Ende. Aber das war für mich eine Lehre in doppelter Hinsicht. Also einmal eine Lehre in Form von Lernen und einmal eine Lehre in Form von sich die daraus ergebende Lehre, weil es war danach nicht mehr da. So, das heißt, derjenige und diese schwachen, also diese femininen Frauen, die sich Männern gegenüber unterwürfig verhalten, werden ja von anderen Frauen beschämt, dass sie sagen, so ein Dummchen. Nein, nein, nein, nein. Das ist genau das Gegenteil. Die Frau, die sich nicht unterwerfen kann, die ist schwach. Die ist schwach. Die ist mit ihrer Femininität gar nicht im Reinen. Weil sonst könnte sie das einfach so sich dem Mann wirklich komplett hingeben. Die ist schwach. Die muss aber aufgrund ihrer Schwäche eine starke Maske aufrechterhalten. Die wahrhaft starke Frau, und das ist wirklich hochinteressant, das ist genauso, wie ich euch sage. Die starke Frau kann schwach sein. Und das ist die wahre Macht der Frau, ihre Femininität auszuspielen gegen den Mann. weil jetzt von dem Mann alle seine Instinkte angehen. Sie ist schwach, sie ist weiblich, sie ist unterwürfig. So, jetzt hat sie den Mann. Jetzt gewinnt sie alles, was sie von ihm braucht. Und dann findet auch dieser Machttransfer statt. Wenn sie diesen Machttransfer aber hat, ist dieser Mann, von dem sie die Macht transferiert hat, das ist wie ein Vampir, der von seinem Opfer das Blut rausgezogen hat, wenn da kein Blut mehr drin ist. Wenn die Macht drüber ist, ist das Ding dann haben wir einen kalten Fisch hier auf dem Tisch und das war's. Also all diese Energie, die dann da war, ist dann weg. Die ist dann wie so ein leerer Akku. Und darüber sind sich Männer halt nicht im Klaren und im Umgang mit Frauen. Und in dem Moment entsteht natürlich eine Leere und die tut dann weh, weil man sich emotional geöffnet hat und diese Emotionen wurden transferiert, die Macht wurde transferiert, die Energie ist weg. So. Und dann fragt man sich, wie kann das sein? Gestern war ich noch der Alpha für sie und jetzt bin ich für sie nicht mehr relevant. Und das entsteht einfach dadurch, weil ich einen Fehler gemacht habe und ich habe mich an sie gebunden. Und das ist auch in diesem Film 50 Shades of Grey, ich habe den schon vor Ewigkeiten mal gesehen, und das ist genau das, das wird in diesem Film optimal gezeigt, wie diese Dynamiken sind. Es gibt diesen Milliardär, diesen Alpha, diesen unabhängigen, selbstbewussten, der in die Augen guckt und den Blick standhalten kann und diese Coolness hat, natürlich auch, weil er finanziell safe ist und so weiter, und der dementsprechend mit ihr auf dieser dominanten Position agiert. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo er sich in sie verliebt. Und dann haben wir eine neue Machtdynamik. In dem Moment nimmt sie ihn nicht mehr als diesen harten Alpha wahr. Und dass das so ist, dass Frauen gerne an den Alpha sich komplett unterwerfen und die Macht komplett abgeben, das machen sie. Aber das geschieht nicht kostenlos. Das geschieht nicht kostenlos. Und wenn man das als Mann nicht weiß und um diese Energiedynamiken und Machtdynamiken, die dann am Wirken sind, nicht weiß, verliert man am Ende trotzdem. Auch als Alpha. Und jetzt ist es genau so, wie es da in dem Film auch gesagt wird, ist es wirklich. Und deswegen sind auch die Frauen Herrscharen in diesen Film gerannt und diese Bücher und alles waren Bestseller, weil Frauen lieben das Spiel mit der Macht. Frauen lieben Macht. Frauen lieben es, Macht abzugeben und Frauen lieben es, die abgegebene Macht doppelt zurückzubekommen. All das lieben sie, aber nicht den Mann. Nicht den Mann. Nicht so, wie der Mann das will. Ich wollte es einfach mal mit euch teilen, weil das sind diese Dynamiken. Und deswegen geht es unbedingt darum, wenn man überhaupt noch den Umgang mit Frauen haben will, muss man seine Emotionen kontrollieren können. Man muss das in sich wirklich in so eine Kiste legen und die Kiste muss zu sein, wenn man mit der Frau interagiert und dann muss man wieder gehen. Nur dann geht es. Wenn man dazu nicht in der Lage ist und wenn man selber weiß, dass man seine Emotionen möglicherweise verliert, nicht handeln kann, sich öffnet, dass man da diese Stärke, und ich weiß, das ist nicht einfach, das zu kontrollieren. Das ist wie ein Muskel, das ist wie ein Bizeps, das kann trainiert werden. Das muss da reingelegt werden. Wenn man mit der Frau in irgendeine Interaktion hat, auch mit einer hübschen Frau oder einer jungen Frau, die einem gefällt, wenn man diese Coolness nicht hat, wenn man dieses My Way or No Way nicht hat, wenn man dass es einem egal ist, also man muss wirklich gleichgültig sein. Es muss einem gleichgültig sein, ob sie sich nochmal meldet. Es muss einem gleichgültig sein, ob sie wiederkommt oder nicht wiederkommt. Nur aus dieser Position bekommt man ihre Unterwerfung. In dem Moment, wo man das nicht mehr kann, haben wir einen Machttransfer. Und dann fängt sie an, das Game neu zu mischen, die Karten neu zu mischen. Und dann verlieren wir Männer. In dem Moment, wo es um Emotionen geht, verlieren wir Männer immer. Immer und grundsätzlich. Wir können nur gewinnen, wenn wir unsere Emotionen unter Kontrolle haben, im Umgang mit Frauen. Wenn wir unsere Emotionen preisgeben, uns öffnen, weinen, unser Herz ihr ausschütten, ihr symbolisch ein Herzchen schenken. All diese symbolische Sprache mit Herzen und Emojis und Smileys und so weiter, lasst das weg. Das ist die totale, ihr betaisiert euch komplett selbst, die Macht geht euch abhanden. Keine Herzsprache mit Frauen, auf gar keinen Fall. Ich denke, ihr könnt eure Lehren daraus ziehen, für den einen oder anderen ist es mit Sicherheit interessant. Für mich war es super lehrreich, damals auch. Und all dieser Weg, also im Nachhinein bin ich dankbar dafür, dass ich das alles so gesehen habe, weil auch all meine Freunde, die ihr Herz jetzt öffnen für Frauen, die in neue Beziehungen gehen und so weiter, die das aus der McLovin, gab ja mal diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber da gab es diesen Namen McLovin. Und für mich ist seitdem ein Mann, der falling in love ist, also der Liebe verfallen ist, für mich ein McLovin-Typ. Und da bin ich ja schon länger kalt. Also auch mit meiner Ex jetzt beispielsweise, die interne Kündigung hat ja schon vorher stattgefunden. Aber deswegen, ich bin auch wirklich kalt. Ich kann kein McLovin mehr sein. Wenn man aber so ein McLovin ist, und ich sehe das bei all meinen Freunden, dann zieht die Freundin oder die neue Freundin zieht gerade um. Was machen die? Laminat verlegen, Küchen aufbauen, Umzüge, Pferdeställe, Baumärkte, Gärten. Weil es ist ja auch schwer, in dem Moment, wo man sich als Mann jetzt an eine Frau gebunden hat, was übrigens Beta ist, dann Nein zu sagen. Das ist so schwer. So, ich habe jetzt an diese Frau gebunden, ich habe jetzt Emotionen für dieses Wesen. Das ist genauso wie ich habe jetzt Emotionen für meine Hunde. Ich kann natürlich jetzt nicht kein Futter, also ich kann jetzt kein Futter, also nicht kein Futter bestellen. Das ist keine Option. So, da bin ich verwickelt, da bin ich drin. Kostet es, was es wolle. Am Ende tausche ich einen Sportwagen gegen einen Anhänger voll Hundefutter. Das sind Machtdynamiken, wenn man sich einmal geöffnet hat. Und deswegen muss man ganz genau aufpassen. Ganz genau aufpassen. Und in dem Moment, wo ich mich geöffnet habe, so in dem Moment, wo ich jetzt meinen Sportwagen abgebe für, ich sag mal, einen kleinen Anhänger voll Hundefutter, bin ich natürlich jetzt der Versorger-Beta. Bin ich gerne jetzt in dieser Position, weil bei Tieren habe ich da nochmal eine differenzierte Betrachtungsweise. Aber so läuft es für Frauen halt auch. Ruckzuck ist man da. Und dann geht es nicht mehr um das, was man selber will, dann geht es nur noch um das, wie man jetzt diesen Eiertanz veranstaltet, dass die Frau gepleased ist. Dass man da, ja, dass man sie jetzt nicht verliert. Das ist alles das Schlimmste, die schlimmsten Situationen, in denen sich ein Mann befinden kann. Dass er Angst hat, die Frau zu verlieren. Dann verliert man die Frau halt. So what? Gibt 3,5 Milliarden davon. Jeden Tag kommt eine neue 18-Jährige, feiert Geburtstag. Die hat eine Frische, das ist kein Vergleich mit der Pflaume, die da sonst so rumläuft, mit 35. Ja, Männer, ich will es nicht zu lange machen, aber das muss man sich, diese Dynamiken, die dann da fließen. Also um zusammenfassend kann man sagen, Frauen lieben den Transfer von Macht. Sie geben Macht ab, aber wenn man da nicht aufpasst, nehmen sie das Vierfache an Macht wieder zurück. Mit Zinsen. Sie nehmen die Macht mit Zinsen wieder zurück, wenn man da nicht aufpasst. Und weil sie die lieben Machttransfers in alle Richtungen, das lieben sie. Wir Männer lieben dann die Frau und die Frau liebt dann uns damit zu playen und die Macht zu transferieren. Und das ist für uns Männer wirklich dann am Ende über alle Maßen schmerzhaft, wenn wir das nicht, also war für mich schon oft schmerzhaft, lehrreich, betaisierend, nicht ganz betaisierend, weil ich habe immer mir in mir diesen natürlichen Biss, der dann irgendwann wach wird und sagt, Pflaume, jetzt aber Schluss damit. da kann ich dankbar für sein, dass ich das habe, das nenne ich dann diese Alpha-Mentalität, aber der Betaisierungsprozess, der lauert für jeden. Für jeden Mann. Und deswegen hilft es nur, seinen eigenen Weg zu gehen, sich dieser Energie gar nicht auszusetzen. Nur so gewinnt man das Spiel. Ich kann aber Männer verstehen, die hin und wieder sich in dieses Spiel begeben wollen. Aber ganz wichtig, halt seine Souveränität nicht zu verlieren dabei. Also die Prinzipien der Männer, die ihren eigenen Weg gehen, dabei zu wahren, dass man erstmal da so safe ist, wie es nur irgendwie geht. Und dann mit dem absoluten Red Pill-Bewusstsein aus der absoluten Dominanz- und Überlegenheitsposition völlig emotional kalt zu interagieren. Dann funktioniert das. Oder ist einigermaßen handelbar. Mit den Gefahren, die damit zusammenhängen, sich damit darüber bewusst zu sein, über diesen ganzen, was dann da an Bindung und so weiter entstehen kann. Und da kalt zu sein, da weiterzugehen, das Ding wieder zu beenden nach 3, 4, 5 Monaten. So, jetzt ist auch gut, jetzt muss sie an den nächsten Provider weitergereicht werden. Sie soll ja glücklich werden. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwas gegen Frauen habe. Gar nichts. Ich habe nichts gegen Frauen. Überhaupt nichts. Habe aber auch nichts mehr für sie. So, weil ich das halt einfach verstanden habe. Und ich möchte nicht derjenige sein, der am Ende von ihr ressourcentechnisch ausgewertet wird. Der möchte ich nicht sein. Dafür muss dann ein anderer herhalten. Das ist dann halt so, das ist das Leben. Ich habe für mich verstanden, dass ich es nicht sein will. Und meine Zuschauer sollen es selbstverständlich auch nicht sein. Dafür mache ich das hier. Ich freue mich über jeden Mann, der das nicht ist. Weil das sind dann noch echte Männer. Und die Männer, die gerade ressourcentechnisch ausgewertet werden, die sind ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Es ist traurig. Ich wünsche auch jedem Mann, dass er da so heil, wie es nur irgendwie geht, rauskommt. Irgendein Schaden wird zurückbleiben, das ist gar keine Frage. Und dann an sich arbeitet und sich neu aufbaut und so weiter. Aber wie gesagt, ich stehe für die Frauen diesbezüglich nicht mehr zur Verfügung. Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Und ich freue mich auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.